Öffentlicher Münz-Fernsprecher telefonieren ab 5 Cent. Teleruf Weserstraße, Ecke Reuterstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört neben einigen hundert Hinweisschildern, die im Zuge der Werbemaßnahmen für Zeitungen und Zeitschriften hier aufgestellt sind, ein blauer Fahrradständer, an dem ein braun-schwarzes Herrenfahrrad mit weißem Sattel und der Aufschrift Herue, muss früher mal Herkules geheißen haben, draufsteht, sowie eine Winston Zigarettenschachtel, die hier unterhalb des Fernsprechers auf der Ablage geparkt ist. Ansonsten, außer einem Werbeplakat für die Zeitschrift Jungle World, auf dem mit blauem Edding folgender Vermerk eingetragen wurde, und zwar, Zitat, passt bitte auf euch auf, Punkt, lasst euch bitte nicht erwischen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ansonsten, außer einer unaufgeräumten Gartenanlage links neben dem Gebäude des Fernsprechgeräts hier in der Weserstraße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.